Danke an das Leben, das mir gibt von so vielen. Es gab mir diese Lichter, die lass ich sie erleuchten. Das Schwarze ganz perfekt mir von dem Weißen trennt. Und in dem hohen Himmel die Sterne auch kann deuten. Und in den Menschenmassen die Liebste gleich erkennt. Danke an das Leben, das mir gibt von so vielen. Es schenkte mir das Hören, das lässt mich stets aufnehmen. Zur Nacht so wie am Tage, die Grillen und Kanarien. Gehämmer und Turbinen, Gebälle und den Regen. Und auch die zärtlichen Klänge der liebsten Liebesarien. Danke an das Leben, das mir gibt von so vielen. Es hat mir jeden Ton im Alphabet gegeben. Mit Worten kann ich denken und ebenso benennen. Mutter, Freund und Bruder und heller Lichter brennen. Wie auf den Weg der Seele in meiner Liebsten leben. Danke an das Leben, das mir gibt von so vielen. Es gab mir meine müden Füße Tagesmärsche, mit denen ich erwandert die Städte und die Öden, die Strände und die Wüsten, die Berge und die Ebenen, bis in deines Hauses Hof ich konnte meine Füße kühlen. Danke an das Leben, das mir gibt von so vielen. Es gab mir auch ein Herz mit, das ändert dann sein Schlagen. Wenn ich erfreut erkenne, was menschlich Geist vollbringt. Wenn ich das Gute sehe, wie es mit dem Bösen ringt. Und man in deinen Augen kann den hellen Grund erahnen. Danke an das Leben, das mir gibt von so vielen. Es hat mir auch das Lachen und Weinen mir gegeben. Kann dadurch unterscheiden, wer Glück will, wer aufgeben. Die Themen, die man oft kann, in meinen Liedern fühlen. Die Themen, die man auch